1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4 und 3 Stunden Musik, innerhalb derer uns unter anderem heute Massive Attack begegnen werden, die Sterne, Acid Pauli, Sun Ra sogar und auch Jimmy Edgar, oder hatte ich das schon gesagt? Ganz klar, natürlich auch Hudson Mohawk, einer meiner neueren Lieblinge aus Glasgow, mit dem ich hier direkt anfangen möchte. Aus seinem, kann ich gar nicht oft genug sagen, kommenden Album Butter. Hier zunächst der Titel Fuse. Cause we make you see. Who you want? king with it, I should wear a crown. And a cape like James Brown. Party like lip sync and funky town. In sweat pool, I wanna drown. Miss lifeguard, I don't need no rap. Leader with a pack, that's my demeanor. I'm a Martin shit like damn, Gina. Why you wanna do the kid like that? How you getting those jeans with an ass so fat? That's the questions I like to know. If you like that too, then we can go. Backstage after the show, you blushing, I never seen cheeks glow. You never seen a sheet wearing woods clothes. Vortex, YV like Rico. 2, 1, 10 to 5. Freshest chins we keep alive. Talk that talk, but we got that stride. Electric, feel me, the girls on side. Yeah, into my dreams and into my ride. Stormy night, I'm in quiet ride. Look for the truth and you're right beside it. Made the right move with your mind side. Do you wanna dance with me? This is what I gonna be cursed. Oh, here you are, address it up, bum. You tell new stories, I'm ready to sum them up to many cents, so please don't come. You should avoid the rum. Wir sind hier bei 1 Live 4. Erlaubt, dass ich hier ganz kurz mal erzähle, was wir im Einzelnen gehört haben. Hudson Mohawk hatte ich gesagt. Danach kam ein Producer aus Frankreich, den ich vor Monaten hier schon mit seiner damaligen EP sehr, sehr gerne gespielt habe. Er nennt sich Debrü und schlägt sich mit seinen windschiefen Advanced Hip-Hop Tracks und allerlei Synthesizer-Beiwerk Leftfield-artig ins Dickicht. Das gilt im Prinzip auch für seine neuere EP Let's Post-Funk, die aber hier und da wirklich grandios melodische Tracks offenbart, wie ich da eben einen gespielt habe. Im Übrigen auch mit einer Reihe von vokalen Gästen, darunter Omas Keith von den amerikanischen Sarah Collective Partners. Danach habe ich dann was gespielt aus der Berliner Bass-Szene Filewhile mit einem neuen Titel, der heißt Number One Kid. Und hier im Hintergrund hören wir Silky mit einem Track aus seinem Album City Limits Volume 1. Ein zeitweiliger Labelmate von Silky, nämlich Scuba, gastiert am nächsten Samstag im Goethe-Bunker in Essen im Rahmen der Untertauchen-Party. Mit dabei, Achtung, dann unter anderem auch aus Bristol Shackleton. We'll be right back.

Wir sind hier bei 1Live4. Ich mische mich hier mal ganz kurz ein und gestehe, dass ich ein wirklich großer Bewunderer von dem Amerikaner Jimmy Edgar bin, den wir hier im Hintergrund hören. Er kommt aus Detroit. Ich würde ihn gerne viel, viel häufiger spielen, vermute aber, dass ich lange nicht alle Releases, Veröffentlichungen, die er tätigt, mitbekomme, denn er wechselt ganz gerne auch mal das Label. Ich entsinne mich, eins seiner letzten Alben erschien auf dem britischen Warp-Label. Hier haben wir jetzt, ich spreche das ganz bewusst mal deutsch aus, weil es auch deutsch geschrieben ist, nämlich mit K. Wir haben die Funktional-EP hier von Jimmy Edgar und hören den als wunderbaren Downbeat-Techno-Track daherkommenden Titel Funktional eben, den Jimmy Edgar neben weiteren drei Titeln jetzt auf dem Meines Label des Kanadiers Richie Hortin veröffentlicht hat, der aber nun ja schon seit einigen Jahren in Berlin lebt. Jimmy Edgar, Funktional. Davor habe ich mir den Spaß erlaubt, mal wieder auf einen Titel aus der schwedischen sogenannten Squee-Szene zurückzugreifen. The Famous von Beam, diese Squee-Musik, die ich wunderschön und auch im Grunde sehr lustig finde, wenn da auf uralten Vintage-Synthesizern so blubbernde Melodien herausgezaubert werden. Funk, Elektro, das sind so die Einflüsse dieser Squee-Musik aus Schweden. Und während ich das alles erzähle bzw. erzählt habe, haben wir den Jimmy Edgar-Track dann auch heile hinter uns gebracht. Und ich komme jetzt zu Massive Attack aus Bristol, die uns hier im Sektor im kommenden Monat, exakt am 23.10. live beehren werden im Palladium Köln. Das ist der einzige Auftritt im Sektor. Sie bringen auch, wenn man das so sagen kann, eine neue EP mit vier Tracks, mit interessanten, prominenten Gastsängern, darunter zum Beispiel Tunde Adebimpe, der Sänger der New Yorker Avantgarde-Band TV on the Radio. Von den insgesamt vier Tracks dieser EP, Splitting the Atom, so heißt sie, kann ich zwei hier anbieten und ich habe auch ganz, ganz große Lust, sie zu spielen. Dieser Titel hier mit dem TV on the Radio Sänger greift nicht nur auf ihn als Sänger zurück, sondern man hört auch, dass Massive Attack sich mit der Musik von TV on the Radio beschäftigt haben. Dieser Track fängt sehr lose an, sehr scheinbar unorientiert und findet sich dann erst nach und nach und geht in so etwas wie eine Bahn hinein. Es ist extrem spannend, das zu verfolgen. Pray for Rain, hier sind Massive Attack. drops on rocks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing? Vision walls fall all receding. Vision walls fall all receding. Drops on rocks come fast and fleeting. Rhythm laws unleash their meaning. Usher us into the dreaming. Yes, you're lonely. while you wait on the answer that I'll pretend to find. Keeping up with the motions still occupies our time. You could hope for some substance as long. Out the evening and always ask me why. Yes, you're lonely, beat me dry. So I'll ask you kindly to make your way. And one word's left. Tracking all our falls, freeze, frame the everyday, and recognize our ride that it plainly is not me. Schizophrenia is common in our 20s, but they couldn't notice the orange order in us. Sutter eyes, Kennedy car crash, course by the scene. IMAX, you fold out the biggest sky we've ever seen. Light up the faces of all of us underneath. Don't get any older now. IMAX, you fold out the biggest sky we've ever seen. Light up the faces of all of us underneath. You fold out the biggest sky we've ever seen. Light up the faces of all of us underneath. Don't get any older now. 1 Live 4 und ein paar Minuten mit Songs, die gewissermaßen wie Blattwerk im Wind so daherflattern. Wir haben gerade hier die isländische Band. Ich bin mir bis heute nicht sicher. Spricht man die nun Mum oder möglicherweise auch Müm, weil ein Akzent über dem U angebracht ist, M-U-M geschrieben. Die haben wir auf jeden Fall aus Island kommen. Gehört Sing Along to Songs You Don't Know, also singe zu Liedern, die du im Grunde gar nicht kennst. Der Albumtitel verrät schon, man fühlt sich wohl in diesen Liedern, aber sie nachzusingen würde vermutlich Jahre brauchen, denn sie sind so verworren und so gekrümmt und eben mit vielen ungewöhnlichen Ideen unterfüttert, wie das hier in dem gerade gehörten Titel zu hören war. Ich mag auch diesen Typen von Windmill, im Grunde ja ein Ein-Mann-Projekt von Matthew Thomas Dillon. Es gibt ein neues Album von Windmill, das heißt Epcot Starfields, daraus habe ich eben einen Song gespielt. Auch da gilt, dass immer so klein und miniaturartig die Songs daherkommen mögen. Es ist immer so etwas wie ein echtes Ereignis in den Liedern, so etwas, was passiert, rhythmische Verschiebung. Im Grunde sehr minimal, was Thomas Dillon da in die Hand nimmt, aber mit fantastischen Resultaten. Bald geht auch seine Tour los. Ich habe die Daten gerade hier. Es geht los, was den Sektor hier betrifft, am 24. September in Aachen im Musikbunker und auch das FZW in Dortmund ist zwei Tage später Zeuge von Windmill. Davor habe ich Grizzly Bear gespielt, die amerikanische Avantgarde-Band, einmal mehr aus Brooklyn mit der aktuellen Single While You Wait for the Others. Und der Reiz, das Original zu spielen zunächst und dann die im Nachhinein von Michael McDonald eingesungene Version hinterher zu hängen. Ich muss sagen, dass ich das in diesen Tagen sehr gerne mache. Dieser Michael McDonald ist eigentlich Sänger und Kopf und Pianist der längst verblichenen Doobie Brothers gewesen, wurde aber Grizzly Bear auf einem Konzert Anfang des Jahres in New York vorgestellt. Man kam ziemlich gut klar. Erst sollte er Background singen, dann den kompletten Song, so wie wir das eben gehört haben. Und die beiden Parteien sind sehr gut klargekommen. Im Übrigen wird Michael McDonald auch auf einem DFA-Act Holy Ghost, nämlich in Kürze mit seiner Stimme zu hören sein. So viel mal zu den gerade gehörten Titeln. Hier kommt Acid Pauli mit Marvin. Wir werden gleich hören, eine sehr, sehr deutliche, klare Hommage an Marvin Gaye und sein What's Going On. Acid Pauli, Martin Gretschmann. there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. Okay, ich möchte hier ganz kurz den Fahrplan rausgeben für die nächsten Minuten. Wir hören gleich einen Mann aus Tirol, aus dem kleinen Ort Seefeld, der dort einen Krämerladen besitzt, in dem er unter anderem auch Ansichtskarten und Kuhglocken verkauft. Die Tatsache, dass wir ihn hören können, ist darauf zurückzuführen, dass er nicht nur diesen Krämerladen hat, sondern ich vermute mal dahinter auch noch ein Studio. Er heißt Shroom Tune und der Track, den wir gleich hören werden, ist Welcome to the Streets. Vorher hören wir das amerikanische Duo Yacht mit Psychic City, eine aufregende Geschichte, die da von der Sängerin vorgetragen wird. In einer Stadt, in der sie mal gelebt hat, da lebt sie so in den Tag hinein. Man weiß nie, was in den nächsten Minuten passieren wird. Manchmal kommt ein Freund vorbei und sagt, du, komm doch runter, wir haben eine Party für dich organisiert. Bei anderer Gelegenheit kann die Küche mit ihr sprechen und sagt, mach mal ruhig, wir backen dir einen Kuchen. Wir hören das Yacht hier mit Psychic City. Told you your dreams would come true. I told you your dreams would come true. I, Check, Napo, 1-2. 1Live4 hier, wir haben gerade die Sterne gehört, einer Band aus Hamburg. Viele von euch werden sie kennen, der ich nun schon seit Ewigkeiten folge. Man könnte fast glauben, Frank Spilker sei mittlerweile auch der Sänger, so um die 100 Jahre alt. Ich glaube, ihre ersten Platten haben sie so Ende der 80er Jahre gemacht. Ich bin wichtig und andere Tracks. Für die neue EP Der Riss, aus der wir gerade nach Fest kommt lose gehört haben, haben die Sterne sich mit Matthias Modica von Monk vom Münchner Gomma-Label eingelassen. Und nachdem sie in der Vergangenheit schon höchst interessant und eigenständig wie kaum ein zweiter Act in Deutschland sich in Funk, Hip-Hop und Soul gefielen, immer wieder undefinierbar herumgetrieben haben, entern sie mit dieser EP jetzt überragend und überzeugend, wie ich finde, das Disco-Schiff, auf dem es hier auch weitergeht mit dem Duo Still Going und dem Spaghetti Circus. 1 Live 4. Vor 3 Jahren, im Jahr 2006, veröffentlichte das LCD Sound System, das wir hier im Hintergrund hören, auf Einladung eines Sportschuhherstellers eine halboffizielle CD, die in erster Linie dazu gedacht war, zur Musik joggen zu können. Diese Veröffentlichung hieß 4533, wurde im weiteren Verlauf dann auch offiziell zugänglich gemacht und erscheint jetzt erneut als Remix-Album, entsprechend 4533 remixed mit prominenten Leuten, Theo Parrish zum Beispiel, oder aber hier die 4533-Version von Prince Thomas, LCD Sound System. Der nächste Track ist, und auch das Thema, das damit zusammenhängt, ist eine dänische Geschichte. Das dänische Independent-Label Crunchy Frog wird 15 Jahre alt und hat zahlreiche, vorzugsweise dänische Acts eingeladen, in den Archiven des Labels zu wühlen. 15 Jahre macht eine Menge Releases, sich dort einige Songs rauszuholen und die in eigener Version zu spielen. Herausgekommen sind 2 CDs. Saluting the Crunchy Frogalogue. Frogalogue als Analogie auf Katalog. Und unter anderem gehen die Dänen Who Made Who her und covern ein Lied der Tremolo Beer Guts, Delirium Tremolo, das ich hier gerne spielen würde. Thank you. Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen. Unter dem Dach des Drum and Bass Überproduzenten D-Bridge, sprich seinem Label Exit, versammeln sich seit geraumer Zeit wagemutige experimentierfreudige Leute, darunter auch Spectra Soul, die wir eben mit einem einmal mehr wieder sehr spannenden neuen Track Insignia gehört haben. Robin Guthrie, ehemaliger Kopf der Cocteau Twins, gerade gehört mit seinem neuen Soloalbum Carousel. Und hier im Hintergrund, das ist Hightail mit einem Beitrag auf der Marianne Hobbs Compilation Wild Angels. We'll be right back. 1 Live 4. Mir gefällt die Idee, dass jemand sich seinen Vornamen als Künstlername heranzieht, da es aber einfach bei dem ersten Buchstaben belässt. Ich glaube, das ist hintergründig doch ein Zeichen guten Selbstbewusstseins. Entsprechend darf man hier spekulieren, wie er denn nun heißt. Der F, den wir hier gehört haben. Er kommt aus Frankreich, vielleicht Franck, vielleicht Francis, Françoise. F. Opetit, das ist sein Hausname. Und das, was wir hier gerade gehört haben, finde ich ganz, ganz großes Kino. Epilog ist die neue Nummer von F auf dem 7-Even Dubstep-Label, das es mit 10, 12 Veröffentlichungen geschafft hat, auch sich jede Menge Respekt einzuhandeln. In diesem Sound ansatzweise geht's übrigens gleich auch weiter nach den Infos. Bis dahin hören wir noch Frisco mit Check Big Fris. I got the heat up on my waist and ting. Niggas send away when I screw up my face and ting. I'm gonna bully up the game and ting. I'm from Tottenham, Frisco's my name and ting. Think and use your brain and ting. I want dough, care not about fame and ting. Some man are getting bright and ting. You wanna lose your life to my 4-5 and ting. Yeah, I know it's not right and ting. But doggy dog, I live to survive and ting. I'm from N15 and ting. When off men boss M16 and ting. Mark them in, I'm willing and keen and ting. Spray niggas like Afro Sheen and ting. You just run out a lot. When I flow heavy like a 10-ton truck, you will get stomped out like cigarette butt. Back to the lab, I'm back when I cut. Duck when I buck, breeze when I squeeze, freeze. How about big 16s? I will skip all over your dibby dibby flow. I'm a bro when it comes to the MIC. Please, blaze MCs like trees or geese. I will blaze MCs in freeze. Double lyrically swing, man, I'm out with ease. Everyone knows Frisco speak squeeze. Them man are dead out, lyrically spread out. And a man can't spit bars like these. I'ma skip daddy on a mic like breeze. And I'm on this thing, yo, trust me, believe. Check big Frisco. Check big Frisco. Check big Frisco. Yo, check big Frisco. Check big Frisco. Check big Frisco. Yo, so minor, you're not a small timer. Time after time, I rhyme after rhyme, you're trying to get bossy and get right, but you get little boys in the side and still that's a minor. But that with a one liner, for trying to pass his mark and pass your mark. Heimer, one fire up on a book rhymer, wipe him out just like a windscreen wiper. Bye bye, no blind for a biter. Duck down when I buck rounds, I'm a fighter. Get swung and spun around like I'm swinging apart. You can't sense I'm the new Pied Piper. Really, I know most of your niggas can't take me. Frisco and I make moves on a daily. Bring it to me or lazy. Are you crazy? I bust shots on a daily. Check big Frisco. Check big Frisco. Check big Frisco. Check big Frisco. Yo, scramble, Frisco's about, don't gamble your life, nigga, better think twice for every corner handle. I dismantle and manhandle, shots I blow every angle. Shots from the Luger, two shots on my mover. Who the fuck, the shots I go straight through ya. It's not new to me, Frisco, I creep up on the rhythm like puberty. Yeah, big Frisco, might rumble up. Don't fumble or stumble up, I'm gonna beat down to dust. So trust me, I'm a Londoner. If it's war you're bringing, forget about swinging. I will let off the big team under ya. Thought you can come around here and go on and get down and clown around. Oh, a dumb brother. Eins live. Infos. Mit Jessica Häusler um Mitternacht. Kein klarer Sieger beim TV-Duell. Heimniederlage für Köln gegen Schalke und das Wetter neuer Regen. Kanzlerin Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier haben sich zwei Wochen vor der Bundestagswahl ihr einziges Fernsehduell geliefert. Dabei verzichteten sie auf persönliche Attacken. Die Diskussion verlief über weite Strecken ruhig und sachlich. Unterschiede machten beide aber unter anderem beim Thema Kernenergie deutlich. Merkel verteidigte den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Bei der Kernenergie, die ich zum Energiemix als Brückentechnologie, ich sage das ausdrücklich, für verantwortbar halte, ist es so, dass die Sicherheit die allerhöchste Stufe haben muss. Steinmeier lehnte das als unverantwortlich ab. Ich garantiere Ihnen, sobald Sie den Weg angehen in die Verlängerung von Laufzeiten, die Rückkehr in die Atompolitik, sobald Sie das tun, wird die Investition in diesen Bereich abbrechen. Ersten Umfragen zufolge hat das Duell keinen klaren Sieger ergeben. Im Auftrag der ARD hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP ermittelt, dass 43% der Befragten Steinmeier überzeugender fanden. 42% bewerteten Merkels Auftritt besser. In München ist Haftbefehl gegen die beiden S-Bahn-Schläger erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft den 17 und 18 Jahre alten Männern Mord vor. Auch ein dritter Jugendlicher im Alter von 17 Jahren wurde inzwischen festgenommen. Die drei sollen an einem S-Bahnhof eine Gruppe von Kindern angegriffen und Geld von ihnen gefordert haben. Das spätere Opfer, ein 50-jähriger Mann, wollte die Kinder vor den Angreifern schützen. Daraufhin schlugen zwei mutmaßliche Täter so stark auf ihn ein, dass er kurze Zeit später an seinen Verletzungen starb. Bei dem Luftangriff in Afghanistan vor 1,5 Wochen sind offenbar 30 Zivilisten ums Leben gekommen. Das berichtet die Untersuchungskommission, die von Präsident Karzai eingesetzt wurde. Demnach wurden außerdem 69 Taliban-Kämpfer getötet. Der Luftangriff war von der Bundeswehr angeordnet worden. Das Bundesverteidigungsministerium war dafür scharf kritisiert worden. Die afghanische Untersuchungskommission stellte sich vor die Bundeswehr. Ein Mitglied der Kommission sagte der ARD, in einer vergleichbaren Lage hätten alle Regierungs- und internationalen Truppen genauso gehandelt. In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln zu Hause gegen Schalke verloren. Köln ist nach der 1:2-Schlappe Tabellenletzter. Das Tor für Köln schoss Lukas Podolski. Er sieht die Niederlage eher nüchtern. Wenn man sieht, wie wir gespielt haben, die Fans haben uns nicht ausgepfiffen. Ich denke, wir haben heute eine kämpferisch und auch spielerisch gute Leistung gezeigt. Schalke ist halt cleverer gewesen, haben früh die Tore gemacht in der ersten und zweiten Halbzeit. Und dann haben wir keine Mittel mehr gehabt, die Tore zu machen. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Hannover 96 und Werder Bremen ohne Tore. In der zweiten Liga spielten Rot-Weiß Oberhausen Alemannia Aachen 1:0. Paderborn verlor bei Aufsteiger Union Berlin 4:5. Außerdem trennten sich noch Frankfurt St. Pauli 2:3. 1 live. Sektorwetter. Gegen morgen regnet es wieder in Ostwestfalen und im Sauerland. Im Laufe des Tages muss überall mit vereinzelten Schauern gerechnet werden. Die Sonne scheint nur gelegentlich. Dazu werden es in Plettenberg 15 Grad, in Mönchengladbach 17 und in Ibbenbüren 18. Am Dienstag regnet es weiter bei um die 19 Grad. Stauschau. Mit einer Meldung: A1 Bremen Richtung Osnabrück zwischen Bramsche und Osnabrück Nord 3 Kilometer. Live. Okay, bevor ich weitermache, ganz kurz die Anmerkung. Ich habe eben vor ein paar Minuten versucht, aus mehr oder weniger strategischen Gründen einfach mal so wenig wie eben möglich zu sagen. Gerne hätte ich aber noch ein, zwei Sätze, insbesondere zu Robin Guthrie, angefügt, der in diesem Sommer eine ganze Reihe von Sachen veröffentlicht hat. 2 EPs, ein Album mit dem englischen Grafikdesigner und Sänger John Fox und jetzt sein eigenes Soloalbum Robin Guthrie mit Carousel, aus dem ich eben schon einen Titel gespielt habe. Ich möchte gleich einen weiteren spielen. Er war in den 80er und beginnenden 90er Jahren der Kopf der britischen Band Cocteau Twins, deren Gitarrenklänge wie so Schleier ins Halbdunkel geworfen wirkten. Dazu die verzaubernde Stimme von Elizabeth Fraser, die ich hier und heute noch in einem anderen Zusammenhang auch spielen möchte. Deshalb glaube ich, macht es Sinn, Robin Guthrie gleich nochmal ins Spiel zu bringen. Und wenn ich gleich sage, heißt das, dass ich zunächst mit Peter Grummig beginnen möchte. Opsa. Und dem Titeltrack seiner neuen EP Elevation Funk. Hier ist Peter Grummig aus Berlin, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, mit Elevation Funk und dann Robin Guthrie. We'll Ganz kurz, 1 Live 4, kommende Tournee, 23.10. Palladium Köln, kommende EP, Massive Attack, aus dieser EP Splitting the Atom, gerade das Titelstück gehört. Sage das, während hier im Hintergrund ID and Skins anrollen mit einem überragenden, eingedampften Dubstep-Track namens The Blues. 1-3-4. Ich habe eben nochmal einen älteren Titel von Massive Attack gespielt, Teardrop, zusammen mit der großartigen Sängerin Elizabeth Fraser, die ich ja namentlich schon genannt hatte, als ehemalige Sängerin auch der Cocteau Twins. Sollten in all den letzten Jahren in irgendeiner Weise Sympathien meinerseits für Massive Attack verloren gegangen sein, dann wurden die spätestens wieder hergestellt durch das Genre und das Wachsen des Genres Dubstep. Denn es gibt eine ganze Reihe von Titeln aus dem Fundus von Massive Attack, die für meine Begriffe so etwas darstellen könnten, wie eine Form von Blaupause für dieses Genre. Und ich muss zum Beispiel immer an diesen Titel hier im Hintergrund denken. Black Down mit dem Crackle Blues im Burial Remix, der für meine Begriffe sehr schön korrespondiert mit dem Teardrop-Track eben. Thank you. spoke to an extent. Reflecting on the past and the roots of intent. With miles at her back, a stranger can attest. It wouldn't hurt none to be wary of arrest. Now we run with a new routine to overcome trying times often seen. The dusty trail that we tread upon is now a sail, sending vessels far beyond. Embrace, be humbled by temptations that remain steadfast. If you stumble, a momentary lapse will soon be of the past. Falter in the middle of a dream, awakening to a hard reality. Dire need stirring in the bloodstream, a planted seed slowly surfacing. Through the skin, ripping up and opening, seal it up to stop the bleed, open arms to receive. Embrace, be humbled by temptations that remain steadfast. If you stumble, a momentary lapse will soon be of the past. Embrace, be humbled by temptations that remain steadfast. If you stumble, a momentary lapse will soon be of the past. 1 Live 4 zum Ende der Sendung hin noch ein paar vielleicht irritierende Klänge, zumindest hinsichtlich ihrer Kombination. Ich sag ganz kurz, was ich im Einzelnen gespielt habe. Zunächst das amerikanische Duo The Low Anthem, das großartige, sehr zerbrechlich wirkende Akustiknummern auf seinem Album Oh My God Charlie Darwin vereint. Dann kam eine, wenn man so will, Folk, Bluegrass, Free Electronic Jazz Band, nämlich die amerikanische Band Megafaun, die in der Vergangenheit übrigens zumindest teilweise mit Bon Iver zusammengespielt hat. Jetzt veröffentlicht das Trio sein Album Gather, Form and Fly, aus dem ich diesen Track gespielt habe, der plötzlich in elektronisch diffus, etwas diffus wirkendes Brummen driftete, das aber natürlich mit Bedacht. Danach habe ich dann gespielt Sun Ra mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1966 von seinem Planet Earth Album. Und hier im Hintergrund hören wir einen aus meiner Sicht wirklich großartigen Typen. Eben auch schon gehört, namens Raz G. Ein Produzent aus Los Angeles, gehört zum engeren Freundeskreis, soweit mir bekannt, von Flying Lotus. Er hat nicht die Möglichkeiten an Manpower, die Sun Ra hatte mit seinem gigantischen Cosmic Jazz Orchester bzw. seinem Solar Orchestra. Er hat nur seine Beats und Sounds, aber er zitiert auf seiner neuen EP eben Sun Ra, Make Another Mistake and Do Something Right, steht da. Mach also ruhig einen weiteren Fehler und damit machst du schlussendlich alles richtig. Auf der Suche nach einer Gesamtheit von Klängen, von Sounds, ist das hier fantastisch, was Raz G anzettelt. Er nennt sich Raz G and the African Space Program. Ich habe gerade zwei Stücke im Grunde aus seiner neuen EP gespielt, nämlich Lisa Bonet und Spaceways, was jetzt hier ein bisschen im Hintergrund lief. So viel mal zu diesen Geschichten. Ich sehe auch, ich schaue auf die Uhr, wir sind fast am Ende. Ich möchte mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche eine schöne, friedliche, gesunde Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wiederhören könnten. Die Tür schließt die isländische Formation Gus Gus mit einem Track aus ihrem neuen Album 24/7, der heißt On the Job. Alles Liebe, alles Gute, mein Name ist Klaus Vier. Ciao. I'm